Die Standvögel bleiben über den Winter in ihren Nestern. Dort ist es schön warm. Auch die Lerche sitzt in ihrem kleinen Nest und trällert Weihnachtslieder. Aber irgendetwas stimmt nicht. Ihr Nest ist mit Lametta gefüllt.